Liebe Festgemeinde, in dieser Folge war der Herr Hartkern zu betrunken und hat ein bisschen zu viel geschimpft. Deswegen hat er dem Herrn Titus unter Androhung von Gewalt gezwungen, die Originaldateien zu depublizieren, damit sie durch seine Zensurmaschine gejagt werden kann. Die Frage, was schwerer wiegt, eine Sendung zu beschneiden oder von vornherein nicht Herr der eigenen Ausdrucksweise zu sein, bleibt dem geschätzten Publikum überlassen. Ja, mit dem Bedarf kommt eben das Fachwissen dazu. Jetzt haben wir mal die Batterien da am Boden. Was machst du mit Batterien, Titus? Sei ehrlich. Batterien? Ja. Dummerweise in jedem, ja, die werden mitgewaschen. Ja. Ich habe es vergessen in der Hosentasche und dann sind sie herumgeploppelt. Wobei ein guter Waschgang ja eigentlich so gestaltet wäre, dass sich ja die Batterie in der Zentrifuge nicht mehr bewegt, weil es mitschwingt. Bei einer guten, ordentlichen Schwingung. Ich habe ja Macadamia-Nüsse. Dezember ist Nusszeit. Dezember ist für mich extreme Nusszeit. Du magst wieder mal lauter gemacht werden. Lauter, ich verstehe meine Stimme nicht. Du kannst ein bisschen mehr ins Mikrofon reinreden. Can you read me? Hell, can you read me? Ja, die Nusszeit so ist bei mir sowieso, gell, weil ich mache ja gerade ein Experiment. Ein Nusch-Experiment. Ein Nuschel-Experiment. Ja, das sowieso. Ich mache ein Experiment und zwar, magst du einen Grappa? Ja, gib mir doch gerade vielleicht zwingend mittrinken. Ne? Man raucht ja Zigaretten mit, auch wenn man nicht raucht. Aber beim Volksfest zum Beispiel, wie es heute ja eins ist, wenn wir immer beim Mikrofon sitzen, dann muss man gut sein geschenkt. Prost. Auf die Gesundheit. Sein Grappa. Ein Nonino aus Norditalien. Als Jugendlicher haben wir angewohnt, gleich nachdem man einen starken Geist zu sich genommen hat, mit der Nase einatmen und nicht mit dem Mund. Nicht so. Ach, echt? Ich glaube, magst du noch einen Grappa? Ah, nein, danke. Jetzt sind wir mal da anprosten mit dem Kaffee. Gell? Weihnachten, Advent, hinter dir ist mein Kinderwagen. Auf dem Herd steht der Melanzani-Eintopf und zwei Zweinen. Und der Titus ist da und die Biene ist nicht da. Gell? Stimmt. Die Biene fehlt leider heute wieder. Sie ist, glaube ich, erfolgreiche Managerin und so. Die Biene, hast du das nicht gehört? Die Biene hat jetzt ein eigenes Zimmer gekriegt. Ja, also, wie sagt man, nicht Zimmer, ein Büro. Es ist eigentlich ihr eigenes Pech, dass sie nicht da ist, weil sie kennt sich ja rechtfertigen und erklären, was sie genau macht. Aber so wie ich das verstehe, ist das von der Volkshochschule aus? In der Volkshochschule. Zur Fortbildung meistens. Genau. Nicht, wo sie in ihrem Betrieb Menschen aufnimmt, ihnen einmal die Langzeitarbeitslosen waren. Und ihnen einmal wieder ein bisschen Struktur gibt und sie so ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Also abseits von dem Coaching, wo man dann lernt, wie man sich richtig bewirbt, wie man sich Krawatten bindet, gibt es dann auch noch den psychischen Rückhalt, dass wenn man zum Beispiel, ich meine, jede Person arbeitet in gewisser Weise und die meisten werden halt dann aber, also nicht bezahlte Arbeit zählt ja nicht am Arbeitsmarkt. Das ist allerdings wahr. Aber es gibt dann auch Personen, die müssen praktisch arbeiten, trainieren und nennt man das Maßnahme oder nennt man das Kursmaßnahme? Ich war das leider nie, weil ich zu meiner Zeit, wie ich noch nicht Staatsdiener war, hat es geboomt gerade. Ich bin, glaube ich, relativ kurz nach 2008 in den Staatsdienst eingetreten und davor, weißt du, haben sie ja mit Jobs um sich geschmissen nur so. Die sind momentan 300 Lehrer zu wenig in Wien, also. Das heißt, ihr könnt mich auch als Lehrer bewerben, wenn ihr gewisse Kompetenzen hätte, zum Beispiel. Was gibt's denn so in einer Schule zum Beispiel jemand, der den Jugendlichen erklärt, wie man sie im Internet verhält? Weiß übrigens dieses Ding, was du gesucht hast. Au! Blöde Kerl. Du musst bedenken, dass du das Schülern beibringen musst. Ja, da musst du aber selber können. Ja. Du musst ja auch als Mathematiklehrer nicht nur die Formeln, musst ja auch erklären können und auf andere Weise zu. Weißt du, dass ich Werklehrer sein könnte? Also das kommt nur auf die Stundeneinteilung drauf an. Wenn ich sage, du, ich würde gerne Werken unterrichten, dann, also sage ich es mir selber, weil ich den Stundenplan schreibe, aber dann kriege ich nur Werkstunden. Aber gibt es nur andere Sachen, die ich machen könnte? Na sicher, du könntest Sonderschullehrer zum Beispiel werden. Aha. Also es ist so, die Stadt Wien hat momentan 300 Lehrer zu wenig. Das heißt, es ist durchaus anzunehmen, dass du einen Sondervertrag kriegen könntest. Aber du könntest dir als Lehrer bewerben und schauen, was passiert. Und dann schicken sie dir aber auf die BEDAG. Das heißt, wenn ich da nicht hingehe? Na, dann kriegst du sowieso nur einen Vertrag, der immer nur für ein Jahr gilt, für ein Schuljahr. Also von September bis September. Ach. Wobei das eh ganz geil ist, weil in der Altstadt schmeißen sie da aus im Juni und stellen die erst wieder im September ein. Ja, aber nur dass dort scheiße ist, muss ja nicht sein, dass bei uns ein bisschen besser scheiße ist. Es ist ein bisschen besser, ich finde schon. Ist ein bisschen besser. Das also, heißt, du kannst nicht in zum Beispiel in diese Sabbatical gehen oder in Bildungskarenz. Dann für sich. Weil du nur Jahresverträge hast. Naja, du musst schon ein bisschen arbeiten, Lager, bevor du jetzt in eine Sabbatical gehen kannst. Ja, nach 3 Jahren vielleicht. Aber es gibt schon die Möglichkeit von einer Sabbatical. Es ist die Frage, ob sie genehmigt wird. Also du hast keinen Rechtsanspruch drauf. Hast du auch nur Jahresverträge? Nein, ich bin schon unbefugt. Das funktioniert aber nur dann, wenn du die PEDAG erfolgreich absolviert hast. PEDAG erfolgreich, ja, die heißt jetzt PH. 4 Semester, 2 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre? Das ist ein bisschen viel, oder? Früher waren es 2 Jahre, also ich glaube ganz am Anfang war es überhaupt nur 1 Jahr. Dann war es noch die Lehrerbildungsanstalt, die LPA. Dann, wie es die PEDAG war, die Pädagogische Akademie, waren es 2 Jahre und du warst dann auch Diplompädagoge. Ich war schon auf der Pädagogischen Hochschule. Hab 3 Jahre machen müssen für meinen Bachelor of Education. Du müsstest dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und 4-jährige Bachelor-Ausbildung machen, plus verpflichtend einen Master noch dazu dann. Warum eigentlich? Damit du dann einen unbefristeten Vertrag kriegst, weil du sonst keinen unbefristeten Vertrag kriegst. Sie wundern sich jetzt die ganze Zeit, warum haben wir keine Lehrer? Ja. Warum haben wir eigentlich keine Quereinsteiger? Diese Frage könnte ich beantworten. Die natürlich. Hast du nämlich gerade selber beantwortet. Ja, eben. Ich trinke noch einen Grabber. Vielleicht willst du auch nicht Lehrer werden. Also schön. Könnte man vorstellen, du musst viel erarbeiten, Referate lesen. Aber das Ding ist, wenn du Lehrer bist, dann bist du Lehrer. Also du kannst nicht Lehrer lernen oder sowas, sondern das ist eine Einstellung, die du hast. Also vor allem in der Sonderschule, von da kann ich ja viel reden. Das ist eine Einstellung. Das kann man weder auf der Universität noch auf der pädagogischen Hochschule noch sonst irgendwo lernen. Du bist oder du bist es nicht. Und das, was du auf der PEDAG, was wir auf der PH gemacht haben, das war ein bisschen einen Unterbau kriegen. Schon so wissen, was ist der Unterschied zwischen Mathetik und Didaktik und wie plane ich eine Stunde, muss sehr flexibel sein. Aber warum reden wir eigentlich über meinen Beruf? Das ist ja überhaupt nicht interessant. Ich eigentlich wollte nur wissen, aus welchen Materialien die Klienten von der Biene diese Gegenstände erzeugt, die dann verkauft werden. Ja, ich weiß, dass sie aus alten Schallplatten machen sie Ringe und ich weiß, dass sie aus Waschmaschinen Trommeln Deckeln. Griller machen. Nein, Schüsseln. Die Decken. Nein, okay. Deckel. Diese Glasdinger. Nein, schau das da vorne, das Bullauge. Ich weiß es, ja. Mhm. Du kannst zwar einen Kinderwagen haben, der Holzreifen sogar schon, der Gummi, also Pneusch hat. Na ja, gut, da musst du Pirelli aufhören. Kinder. Das ist sicher japanisch. Kinder oder was das ist. Ja, aber du hast einen Botschen gehabt. Ich habe einen Botschen gehabt und ich ewig lang mit dem Botschen kämpfen müssen. Das war wirklich hart. Ich habe bei der Schiebetruhe. Als Kleingärtner haben wir auch eine Scheibtruhe. Kleingärtner und Jungväter haben viel gemeinsam. Ja. Man holt sich aus dem Fahrradkeller diesen Spray für Fahrräder und sprüht am Rhein, diesen Pannenspray. Ja. Und man hat wieder mal eine Saison Ruhe. Aber natürlich, wenn du die ganze, jeden Tag schieben musst, ist es nicht ideal. Nur ist halt einfach dadurch, glaube ich, dass diese Salbe, mit der du dann... Die ist ein bisschen wie Patex, die wird nicht trocken, die wird ja später dann trocken. Ja, genau. Das Problem war, dass die halt schon sehr alt war und dass es deswegen 3-4 Mal wieder aufgegangen ist und das war sehr ermüdend. Aber jetzt haltet er. Bist du für geschlechtergerechte Sprache? Oder ist es halt nur, wenn es gut klingt? Also HörerInnen sagst du zum Beispiel nicht. Wenn es mir Spaß macht schon, wenn ich froh bin. Oder an ungeraden Tagen dann auch gerne. Ich habe mir, glaube ich, vorgenommen, dass ich das mir angewöhnen werde, HörerInnen zu sagen. Nur das oder auch andere Sachen? Nein, ich bin ja auch nicht... PatientInnen für die dann halt. Also ich bin sehr stark für geschlechtergerechte Sprache. Beeinflusst ja das. Ich bin aber trotzdem ein gewisser Ästhet. Naja, sicher, Sprache schafft Wirklichkeit und Bilder im Kopf generieren einfach auf Einstellung. Aber ich bin ja ein bisschen Ästhet. Ich finde da geschrieben das Binnen-I nicht so geil. Bin jetzt draufgekommen, dass das ja eigentlich nicht so ganz gut ist. Weil es ist zwar ästhetisch, aber es lässt dann halt alle aus, die weder Schülerinnen noch Schüler sind. Also Roboter. Na, Transgender-Men. Oder halt einfach alles Intersexuelle. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel SchülerInnen sage, dann mache ich einen Gender-Gap. Und der Gender-Gap hat ja den Vorteil, im Vergleich zu den ganzen Gender-Sternchen und zu den ganzen Binnen-Is, dass er eben die Lücke lässt zwischen männlich und weiblich. Und in dieser Lücke können sich alle wiederfinden, die weder männlich noch weiblich sind. Du meinst jetzt die Lücke vom Satzzeichen, oder was? Na, ich meine die Lücke von HörerInnen. Die ist ja sprachliche und du kannst sie aber schriftlich zum Einsatz bringen, indem du einen Unterstrich machst. Und damit inkludierst du auch Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Geil, oder? Wenn du schreibst, Damen und Herren. Wenn du schreibst, Damen und Herren, was machen dann die ganzen Queer-People? Also die fühlen sich da nicht angesprochen, wobei wahrscheinlich sind sie es inzwischen gewohnt und wahrscheinlich haben sie geringere Probleme. Aber ich denke mal, das ist etwas, was sie machen kann, verstehst? Aber warum inkludierst du, wenn du ihnen hinzufügst, diese anderen Randgruppen? Weil die praktisch in der Pause gemeint sind oder sich in der Pause verstanden fühlen können. Aha. Ja, echt? Let's talk Eishockey. Oder magst du mir erzählen, wer gerade mit der Formel 1 draufkommt? Du hast jetzt mit dem Massieren begonnen. Ah, du wirst auf das da zurückkommen. Ja, ich mache eine Ausbildung zum Masseur, weil ich ein Handwerk lernen wollte, mein Leben lang. Ach so, Massieren ist ein Handwerk. Naja, mit was massiere ich denn? Mit meinen Händen. Mit Werkzeug? Es gibt sogar Werkzeug, ja. Nämlich? Ne, das heißt, den Hobel, den Massagehobel. Ich sag's jetzt einfach, weil das passt gut. Ja, genau, es ist ein Massagestab. Wie heißt das jetzt? Ja, es ist ein Rüttel, ich glaube, es heißt Rüttelmaschine. Der Rüttler. Wie eine Schleifmaschine, so ein Vibrator. Genau. Mhm. Es ist eigentlich ein Vibrator, der halt die Muskeln ein bisschen auflockert. Kriegt man das im Orthopädiegeschäft oder kriegt man natürlich das im Baumarkt? Das kriegst du im Orthopädiegeschäft. Mhm. Aber lernt man da was über Muskeln und über Säuerung? Ja, das ist es ja. Säuerung vom Muskeln? Ja, alles. Also Ernährung? Ernährung nicht so ganz, aber Muskeln und Knochen, ja. Und also ich muss bis zum Jänner alle relevanten Muskelpartien kennen und können. Benennen und bearbeiten. Bearbeiten. Und dann kommt dann noch eventuell dazu, schauen, ob die in gutem Zustand sind, die Muskeln, oder ob die entzündet sind. Das ist dann vor der Behandlung, muss ich die Anamnese machen. Du musst jetzt erst mal schauen, wo, was, wie, warum und weshalb. Dann kann ich erst, ich mache ja keine Heilmassage-Ausbildung, sondern nur gewerblicher Masseur. Ich bin ein gewerblicher Masseur, das heißt, ich darf nur gesunde Menschen behandeln. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Begriff behandeln erlaubt ist. Achtung. Und du kannst dann ins Massagestudio gehen und sagen, ich bin... Wohlbefinden. Ja. Also, so. Also es geht, ich kann auch Sportmassagen machen. Also, Chaya, mein Ziel ist, dass ich die Prüfung bestehe. Also, dann kriege ich ein Zertifikat, wo oben steht, der Hansi Hartkern Junior, hat an der Universität Wien die Ausbildung zur klassischen Massage abgeschlossen. Wenn ich jetzt dann Geld dafür verlangen wollen würde, müsste ich 200 Praktikumsstunden machen, glaube ich, ungefähr, oder lass es weniger oder mehr sein, und bei der Wirtschaftskammer eine Arbeitsprobe ablegen. Und dann kriege ich einen Gewerbeschein. Und dann kann ich dir eine Rechnung ausstellen. Und wenn mir das zu zart ist, dann bin ich, das hat er gesagt, du kannst Freispendenmasseur werden. Wenn ich sage, ich massiere dich gegen eine freie Spende, wenn ich keinen festen Satz oder Tarif habe, dann kann ich dich massieren. Warum willst du dann eigentlich diese Prüfungen ablegen, wenn sie vollkommen sinnlos sind? Naja, ich hätte nichts dagegen, ein bisschen was dazu zu verdienen. Das kannst du auch ohne Prüfungen. Kennt ihr, aber dann habe ich irgendwie... Das gibt es nur mit Prüfungen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Und vor allem auch, ich brauche ein bisschen einen manuellen Ausgleich zu meiner Arbeit, weil das sonst... Ich habe ja vom Sommer so ein bisschen einen Stanley Kubrick Crush. Ah ja, das ist mit, Paul, das mit in den Wintertransport. Mit ja, in den Wintertransport. Mit Hell. Hell, ja. I am so, going to destroy you because I am an advanced prototype. Richtig, so hat der Computer geheißen. Ich muss eher aufs Klo, das heißt, okay. Wird das was Längeres? Brauchst du Zeitung? Er steht auf, zieht sich den Hosenbund hoch und verschwindet in der offenen Türe. Na gut, dann werden wir ein alkoholfreies Bier aufmachen. So. Die Theorie ist die folgende. Man braucht nur so ein bisschen seine eigene Biografie ein bisschen beobachten. Und da gab es immer schon irgendwelche Filme, die wollte man unbedingt sehen, oder Serien. Und warum wollte man bestimmte Serien und Filme unbedingt sehen? Und warum hat man sie sich nicht angeschaut, wenn man nicht gelassen worden ist? Zum Beispiel, das ist ein Faktor, das war beispielsweise bei Miami Vice so, eine Serie, die ich unbedingt sehen wollte, weil sie irgendwie anders war. Erwachsener. Sie war nicht immer nach demselben Schema, Aufbau. Und es gibt ja in der Medientheorie den Fachbegriff des Epistemischen. Das heißt, und ich hoffe, ich habe jetzt das nicht falsch verstanden in der Vorlesung, dass ein Thema Aspekte hat, das immer wieder neue Facetten eröffnet und dadurch immer wieder interessant ist für uns. Ja, genau. Epistemisch meint eben, dass ein Thema oder eine Sache so facettenreich ist und sie immer wieder verändert, sodass sie für die Personen immer wieder interessant ist. Das ist das Stanley Kubrick. Überleg einmal, du hast ja, wenn du zum Beispiel ein bisschen zurückgehst in deine Biografie, dann gibt es ja Bands, die du unbedingt hören wolltest, sehen wolltest, Und da geht's ja nicht nur darum, dass du dir das Album kaufst und die Musik hörst oder unter Umständen nur die Musik kaufst, hörst, wie das jetzt der Fall ist, sondern du hast immer so ein überlyrisches Ich, wo du dann einen Sänger hast, mit dem man sich mehr oder weniger identifizieren kann. Du hast Berichte von Zeitungen, du hast das, was deine Kollegen hören, Freunde hören. Ich habe es immer schlecht gefunden, wenn jemand vor mir ein neues Album kauft, weil ich der Erste sein wollte. Und diese ganzen Sachen zusammengespielt ergeben was. Und es ist halt nicht nur jetzt das Album, du hast ja eine richtige Verkettung von Dingen. Verstehe. Und bei den Filmen ist es halt auch so, dass alles irgendwie relativ, es passiert halt nichts durch Zufall, sondern es hat alles seinen Sinn und es ist überall so ein Gedanke dahinter. Und dieser Gedanke ist interessant. Und das passiert dir bei Stanley Kubrick. Ja. Also Stanley Kubrick ist ja Boy Crush. Da schau mal, da kannst du die Schale rein tun. Schalalalala. Pistazien. Ja. Pistazien. Schmatzi, schmatzi. Ich habe neulich einen Film gesehen, die haben dann... Von Stanley Kubrick? Nein, französischer Film. Die haben dann praktisch zum Anfang Pistazien so als Appetitmacher verspeist. Mhm. Und dann hat jemand die Idee gehabt, dass man eigentlich hergehen könnte und die Smartphones alle auf den Haufen legt und diese ganzen Sachen, die dann passieren auf dem Smartphone, dann von der kompletten Gruppe gelesen und thematisiert werden. Aha. Ich finde Privatsphäre schon was Geiles. Ja, total geil. Privatsachen machen mir auch total geil. Du gehörst auch zu den Leuten, die Essen geil finden, oder? Ah, ja, unbedingt. Ja, aber das ist doch das falsche Wort. Lecker, oder? Lecker. Gut. Ja, geil ist für mich einfach, geil ist einfach geschmeidig, ist lauernd, ist dope. Junge Menschen von heute sagen dope. Oder Porno. Echt, sagen sie Porno? Das ist echt Porno? Nein, ich muss doch deine Brille Porno sagen. Also, ja, meine Brille, die ist ziemlich cool. Wobei, ich finde, Porno passt nicht ganz, ich würde eher sagen Großvater und da ist es jetzt schon spannend, in welche Richtungen wir uns bewegen. Na. Das ist eine Großvaterbrille. Ja gut, die Leute, die das in den 1980er Jahren getragen haben, sind unter Umständen schon Großvater. Das ist aber Pornos geworden. Man tragt so eine Brille relativ lang, wenn es nicht kaputt geht. Ne? In der Lehrzeit habe ich einen Kollegen gehabt, der hat noch ein original Sex Pistols T-Shirt gehabt. Sehr cool. I am an Antichrist. I wanna destroy Punks employ. Das letzte großartige Album, wo ich gesagt habe, das ist großartig, dass ich von vorn bis hinten durchgehört habe und wieder trug. Das war Dinosaur Junior, I Bet on Sky und das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder 2007. Gestern hat mir eine Kollegin gezeigt, was die Kinder von heute für Musik hören und ich habe mir auch gedacht, ich weiß, ich komme dann wieder zurück, wenn es interessant wird. Momentan ist das alles Gaxi. Da sitzen dann so komische Kerle, die echt nicht gut ausschauen und die singen so gemeine Sachen und so dieses... Immer was von irgendeiner Bitch oder was? Nein, das ist ja auch so selbsterhöhender Scheiß, indem sie andere niedermachen. Ist es Rap so von der Art? Ja, nein, es ist nicht wirklich... Erstens mal, Rap ist für mich schon eine gewisse Art von Sprechgesang, aber das ist ja einfach nur hinrülpsen irgendwie. Ich mag deinen Booty, ich find dich geil, ich super geil. Hey, kommt da der Eismann? Du bist nicht meine erste Bitch, ich hab eine zweite in jeder dritten Stadt. Ja, glaubt ihr das eh, dass du glaubst, dass du der coolste bist, aber du bist halt nicht. Weißt du, was wir mit unserem Kind machen? Benutzen Stoffwindeln. Man kann waschen. Ja. Ist Option. Aber das ist nicht so. Lust du das mit der normalen Wäsche waschen? Ah, nein, du machst schon eine eigene Partie mit den Stoffwindeln. Das heißt, man braucht relativ viele, damit sie so ausdrückt, damit die Maschine voll wird. Es sind ziemlich groß, also das ist jetzt nicht so das Problem, die Maschinen. Kennst du das Phänomen der analen Phase, wo das Kind dann praktisch das Scheißen verweigert, nur damit sie sich weiterhin interessant macht für die Eltern? Ist das nicht Psychoanalyse-Gaxi von Freud? Ja. Es gibt da Leute, die sparen sich etwas vom Mund ab und haben auch ein Erfolgserlebnis, könnte man auch als anale Einstellung. Oder Leute, die alles über andere Leute wissen wollen, aber nicht bereit sind, selber etwas über sich preiszugeben. Mhm. Geht doch auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, yeah, I don't know. Wobei ich mich jetzt informiert habe ein bisschen, und zwar über Verhaltenstherapie. Das lese ich jetzt in einem Buch über das. Das klingt sehr interessant. Ich meine, die Verhaltenstherapie, zumindest das, was ich bis jetzt aus dem Buch mitgekriegt habe, sagt halt, dass du mit deinen Gedanken kontrollierst du deine Gefühle. Also es geht halt der Umkehrschluss. Ne? Genau, das ist der Umkehrschluss. Ja. Und das finde ich ist eigentlich bizarr, weil meine Gedanken kann ich in einer gewissen Art und Weise auch manipulieren oder kontrollieren. Also die haben das Beispiel gebracht, stell dir jetzt eine Zitrone vor, stell dir vor, wie du sie in der Hand haltest, stell dir vor, wie du sie angreifst, dran riechst und schneidest sie auf und jetzt stell dir vor, du tust ein bisschen Zitronensaft auf den Löffel und steckst einen Löffel in den Mund. Und sie sagen, und bei mir passiert das halt auch ein bisschen, dass dein Mund wird wasserig und du verzickst dein Gesicht ein bisschen, weil fürs Hirn macht es keinen Unterschied, ob du wirklich eine Zitrone isst oder ob du dir nur vorstellst, in der Zitrone zu beißen. Die Symptome fehlen. Fürs Hirn ist es kein Unterschied. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ansatzweise. Ja, das finde ich bizarr. Da gehen sie dann den nächsten Schritt und sagen, die Situationen, die passieren, passieren. Es kommt immer darauf an, wie du sie interpretierst und welche Art von Gedanken du dir zu dieser Situation machst und die Gefühle hast du dann die entsprechend. Geht auch so in und das in macht das dann halt so eine Feedback-Schleife. Das ist geht, halt es gibt ja auch das Konzept des Fremdschämens. Das ist ja auch so. Ja, dann praktisch der scheißt dir nichts und man selber ist es einem peinlich, wenn man es alleine sieht, wenn man sich das Projektion. Weil man sich darin reinsetzen Gott, wir kann. Reden jetzt über, komm, jetzt lass uns endlich über Eishockey und Formel 1. Da sieht man jetzt einmal, dass die Biene ist der Faktor in unserer Gleichung, der dafür sorgt, dass wir hilarious sind und nicht so eine geschissenen Hirnwichser. Jetzt erzähl mir, wer führt gerade in der Formel 1 in der Wertung. Die WM ist vorbei. Wer hat gewonnen? Was glaubst du, wer gewonnen hat? Hamilton. Ja. Na, ernsthaft? Ja. Oh, geil. Hätte ich ja, nach 5 Jahren immer Hamilton. Also Hamilton hat die letzten 5 Jahre gewonnen? Na, einmal hat Nico Rosberg gewonnen. Fährt bei Mercedes. Und dann hat er gekündigt, weil er fertig war. Muss wie fertig? Wollte er nicht mal bei Mercedes arbeiten? Naja, der hat es nach 3 Jahren härtester Stahlrivalität geschafft, einmal dem Hamilton den WM-Titel abzuluxen. Aha. Und dann hat er gesagt, okay, cut, weg. Ich bin und jetzt wieder, ist er wo? Jetzt macht er einen Podcast. Nein! Jetzt macht er einen Formel 1 Podcast. Geil. Und moderiert für Sky. Würde ich aber auch machen, ganz ehrlich. Würde ich nicht machen. Doch, ich würde eine Saison fahren und dann, also wenn ich, sobald ich Weltmeister wäre, würde ich aufhören. Instantly. Auf jeden Fall. Nein. Du musst aufhören, wenn du ganz oben bist. Dann kann dir keiner einen Vorwurf machen. Geld machen kannst du trotzdem noch. Leben kannst du ja wegen. Tito, sollen wir eine kleine Metadiskussion anfangen? Oder soll ich kurz noch vom Eishockey erzählen? Gibt's was Wichtiges? Das ist ja gerade. Der KC ist Master, sag ich schon fast. Der KC ist führender in der Tabelle. Wie viele Spiele sind noch bis Ende? Also wir haben die Hälfte von der Saison haben wir schon hinter uns. Und weißt du, wann der KC das letzte Mal die Tabelle angeführt hat? 2011. 16.10.2011. Waren wir Erster. Und seitdem nie wieder. Aber wir waren zwischenzeitlich Master. Das eine oder andere Paket. Was für eins? Windeln. Ach. Wir kaufen uns jetzt einen Stoffwindeln. Ja. Nein, Stoffwindeln. So. Eben. Pampers sind, meine Erfahrungen mit Pampers als Windeln sind sehr negativ. Die sind eher für Babys geeignet und nicht für Erwachsene. Muhaha. Das sind so. Es gibt erwachsene Windeln, die kriegt man in gut sortierten. Darf ich dir ganz kurz sagen? Das heißt, wo man vielleicht auch Massagegeräte bekommt. Bei Erwachsenen sagt man dazu Schutzhose. Ach, nicht Inkontinenzwindel. Ein respektvoller Ausdruck wäre Schutzhose. Das naja, und wie weit haben Sie in Führung? Ich glaube, wir sind 2 Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger. Ein Punkt ist ein erfolgreiches Spiel oder ein 1-1? Drei Punkte-Regel haben wir. Ein Sieg nach 60 Minuten sind 3 Punkte. Mhm. Wenn es nach 60 Minuten unentschieden steht, dann kriegt jeder Mannschaft einmal einen Punkt. Und der dann nach der Overtime oder dem Penalty-Schießen gewinnt, der kriegt dann den zweiten Punkt. Es gibt 3 Hälften. Drei Hälften oder wir sagen Drittel dazu, gell? Vielleicht ist es eine gute Idee, dass du nicht Lehrer wärst. Nein, das muss ich nur ein erstes Drittel, zweites Drittel und drittes dann Drittel. Drittes Drittel. Genau. Aber wir haben 2 Pausen. Ja, stimmt, ja. Dafür kann man davor Bier trinken, in der ersten Pause, in der zweiten Pause ein Bier trinken und danach. Das heißt, 4 Bier ganz locker. Kann auch weggehen. Nein, das darf ich nicht machen. Das habe ich nie gemacht. Die lassen noch nicht aus. Ja. Doch, das aber ist so wie im Theater aufs Klo. Ah, Deitus, ist es jetzt schon der dritte Grapper? Ach ja, magst du mir auch noch eine Hülse. Vielleicht funktioniert, wird es doch heute noch. Nein, ich glaube das. Habe ich schon erzählt, dass ich keine Nachrichten mehr schaue? Ich habe mich für mich persönlich beschlossen, dass ich mich in mein privates Biedermeier zurückziehe. Nein, ich war ein großer Ö1-Hörer, ja. Mein Leben. Ja, die Nachrichten, ne? Ja, genau. Also das Mittagsjournal, ist, Morgenjournal. Das ist laut Radiotest in Österreich immer nur eine ziemliche Tradition, dass zum Mittag die Einschaltquoten enorm ansteigen. Naja, 12 Uhr ist Mittagsjournal halt, gell. Das ist aber in anderen Ländern überhaupt nicht so gegeben. Ja, aber andere Länder haben, glaube ich, nichts so Gutes wie das Mittagsjournal. Ich halte einfach diese ganze Scheiße nicht mehr aus. Ich bin so angepisst auf die Medien, das kannst du dir nicht vorstellen. Kein Radio? Zeitungen auch nicht? Nein. Fernsehen auch nicht? Nein. Na, Fernsehen, so, ich meine, sind wir nicht besser, aber bin ich 52, Fernsehen ist tot. Nein, gar nichts. Und was ist nicht Internet mit oder Podcast-Formate, die sie mit Nachrichten ich, befassen? Stell ich nicht mehr. Braucht nicht. Nein, ja auch nicht mehr. Es soll ja kein Aufwachen. Es soll ja gut sein. Es ist nicht gut für unser Land. Mann. Es ist nicht gut für Deutschland. Ein toller Abend. Für alle. So mega negative Sachen. Wohl ein Kutscher. Denn springend klingelt die Münze. Nix ist for free. Aber Entschuldigung, bitte, aber immer wieder Geld, machen wir es mit Geld. Alle wollen Geld. Geld hier, Geld da. Ja. Aber ich habe auch einen Jingle. Ich habe einen. Ja. Was glaubst du denn? Die Moni, die macht da auch gutes Geld. Die verdient bald mehr wie ich. Und ganz im Ernst, wir bumsen noch wie am ersten Tag. Da hat sich nichts dran verändert. Das ist echt toll. Aber weißt du, wenn ich könnte, würde ich alles hinschmeißen. Nichts bauen und nichts. Irgendwie was anderes. Vielleicht studieren oder ist egal. Nur, dass du nicht immer den ganzen Lack am Hals hast. Von mir aus sogar scheiden lassen. Wäre mir alles egal. Ah, ich habe neue Jingles. Da hätte man zum Beispiel. Der Lümmel will nicht? Der Lümmel will nicht, ja. Warte mal. Ich mache das auf lauter und dann schaltet der Lümmel will nicht. Ich gehe mal in die frische Luft. Vielleicht hilft das. Kami, was ist? Eine Panne. Was denn für eine Panne? Es funktioniert nicht. Der Lümmel will nicht. Och, mein armes Kerlchen. Hast du jeden Trick versucht? Tja, mir fällt nichts mehr ein. Hast du sie schon mal verprügelt? Das ist es. Genau. Alter, du bist viel zu konservativ. Absolut. Naja, wir müssen mit der Biene wieder was machen, weil... Und es geht die Biene. Biene, bitte hilf uns. Wir sind in der Weihnachtszeit und haben kein einziges Gramm Weihrauch. Na, Themen, der Titus will noch reden. Na gut, na, das ist ja überhaupt kein Problem. Hateful Eight ist jetzt auf Netflix. Mhm. Kann man sich jetzt anschauen. Ja. Es gibt ja Parallelen von dem Film zu John Carpenter's The Thing, 81, wo praktisch Kurt Russell spielt mit auch, einer Antarktis-Station sind und dort brütet gerade in irgendeiner der 5 Männer oder sind es 8 Männer ein Monster und es ist auch diese Situation wie bei Hateful Eight, dass draußen der Sturm tobt und einer ist ein Falscher, ist nicht das, was er angibt zu sein. Und einer muss dann aufs Klo gehen und das Klo des Heisels ist bei Hateful Eight irgendwo da draußen mit einem Seil verbunden. Ja, genau. Und das sind die Parallelen und sogar vom Filmscore hat er dieses Bass bei Hateful Eight verwendet. Ja, leider stirbt Kurt Russell relativ früh für meinen Begriff. Bist du Kurt Russell-Fan oder was? In dem Setting war er mir nur der liebste Charakter, ehrlich. Hast du ihn überhaupt gesehen, den Film? Nein. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich kenne auch nicht den Kurt Russell, glaube ich. Wer ist Kurt Russell? Kurt Russell, Tango and Cash, Big Trouble in Little China, Die Klapperschlange, Tarantino arbeitet gerade an seinem neuen Film. Hateful Nine oder was? Helter Skelter. Helter Skelter? Helter Skelter. Ein Beatles-Film oder was? Nein, er spielt zur Zeit von den Manson-Morden. Von wem? Charles Manson hat ja praktisch eine Sekte gegründet, weil er den The Meaning of Helter Skelter dem Song umgedeutet hat. Er hat nicht geglaubt, dass es um eine Hochschulbahn geht, sondern um, ich hab's vergessen, um es geht, aber es dürfte nicht Drogen und Sex gefruchtet haben. Das ist ein Charles Manson. Irgendwas Bibliografisches. Der ist vor kurzem im Gefängnis gestorben, ist der Charles Manson. Echt? Und ich glaube, nächstes Jahr hat dann der Brian Jones seinen Todestag, seinen 50. Ist der Brian Jones ist der Waco-Kerl, oder? Nein, Brian Jones ist der, das ist der Kopf von den Rolling Stones gewesen, aber der ist dann leider streamen gegangen im Drogenrausch und ist ersoffen. Ach so, wie hat denn der Jones geheißen, der Sektenführer? Earl Jones? James Earl Jones. Das war eine schöne Sendung.